Kapitel 1 von Das Tier im Walde von Therese Rie. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ich, Ambrosius Kettenmeier, schreibe in meinem 74. Jahre dies, mein seltsamstes Erlebnis, nieder. Ich schreibe es im Sommer des Jahres 1886, genau 50 Jahre nach seinem Geschehen, und ich muss es tun, weil niemand auf meine Rede hören will. Denn meine Kinder meinen mit einem Lächeln, all dies wäre das törichte Geschwafel eines Greises, und sie haben mir verboten, ihren Kindern davon zu erzählen, auf dass ich ihnen ja nicht dergleichen Köhlerglauben in den Kopf setze. Sie ist freilich arg gescheit geworden, ihre Zeit. Man setzt sich in das wohlgepolsterte Kämmerlein eines eisernen Häuschens, das durch Dampfkraft getrieben wird, und am nächsten Morgen wacht man in einem fremden Lande auf und hat gar nichts von der Reise gemerkt. Man drückt an einem Ende der Welt auf einen Taster, und am anderen entstehen lauter Punkte und Striche, aus denen genau zu ersehen ist, was der andere gemeint hat. Sie haben viel gewonnen in dieser Zeit, das ist wahr, aber sie wissen nicht, was sie verloren haben. Sie haben es verlernt, die geheimnisvollen Stimmen der Natur zu verstehen. Sie kennen die guten und bösen Gewalten nicht mehr, die dort ihr Spiel treiben. Sie werden alle reich in unseren Tagen und wissen nicht, wie arm sie geworden sind. Doch das sind, wie meine Kinder sagen würden, törichte Gedanken eines alten Mannes, der in diese Welt nicht mehr hineinpasst. Ich schreibe dies des Abends beim Schein einer kleinen Öllampe. Es ist schwül in dem Dachkämmerchen, das sie dem Alten eingeräumt haben. Von unten höre ich gedämpft das Klavierspiel meiner Enkelin. Ihre Finger sausen stürmisch von einem Ende der Klaviatur zum anderen. Ich kann keine rechte Musik heraushören. Aber man sagt mir, sie spiele virtuos, und das Stück wäre eine glänzende Paraphrase von Liszt. In meiner Jugend spielten wir Mozart. Mir klang das anders. Aber ich muss mich beeilen. Meine Augen sind schwach, meine Finger zittrig. Wer weiß, ob ich mit dieser Arbeit zu Ende komme. Ich bin ein Förstersohn. Meine erste Kindheit habe ich in Wäldern verbracht, die mir wunderbar schienen, die voll von schönen und unheimlichen Märchen waren, welche sich die wenigen Menschen, die ich kannte, mit leiser Stimme erzählten. Ich war noch sehr klein, als mein Vater starb. Er wurde eines Nachts tot aus dem Walde nach Hause gebracht, und es scheint, der Schlag habe ihn gerührt. Ich habe mich freilich später zuweilen gefragt, ob denn ein kräftiger Mann so ohne weiteres umsinken könne und tot sein, oder ob nicht dunklere Mächte ihre Hand dabei im Spiel gehabt haben. Doch das gehört nicht hierher. Der unverheiratete ältere Bruder, ein angesehener Baumeister aus Wien, holte uns zu sich in die Stadt. Meine Mutter, selbst ein Stadtkind, das nie gerne auf dem Lande gelebt hatte, fand sich, nachdem der erste Schmerz vorüber war, rasch genug in ihr Leben, das von Haushalt und Familienbeziehungen ausgefüllt war. Mir ward das Dasein wesentlich schwerer. Eine unbändige Sehnsucht nach dem Rauschen der Bäume trieb mich hinaus, wenigstens auf das Glacis, wo ich etwas Grünes sehen konnte. Wiewohl diese wohlgehaltenen Anlagen weltenweit von der geliebten Wildnis verschieden waren. Des Sonntags unternahm ich zuweilen eine Wanderung in die Umgegend, die damals noch nicht durch ein Eisenbahnnetz mit der Stadt verbunden war. Allein ich kam nie weit genug, um es ganz still, wild und einsam genug haben zu können. Die Sehnsucht nach der geheimnisvollen Welt meiner Kinderjahre beherrschte meine ganze Jugend. Indessen ging ich fleißig zur Schule, und da ich recht geschickt im Zeichnen war, meinte mein Onkel, ich möchte Maler werden, was sich zu seinem eigenen Baumeisterberuf wohl schicken und mir zu mancherlei Aufträgen verhelfen könnte, da das Ausschmücken der Häuser mit Fresken recht beliebt zu werden begann. Ich kam also auf die Akademie, in die Schule Meister Rahls, aber obwohl ich ganz leidlich mitkam, fühlte ich bald, dass die großen Kartons und Bilder, die wir da entwerfen lernten, meine Sache nicht sei. Es zog mich zum Kleinen, zum Kleinsten in der Malerei. Ich malte auf talergroßen Elfenbein und Metallplättchen, die ich von meinem Ersparten erwarb. Ich malte immer nur Heilige, am liebsten aber die Mutter Gottes, und ich bemühte mich, sie so zart, so liebevoll, so fein zu bilden, dass es auch im Allerkleinsten an nichts fehle. Meine Kameraden verlachten mich ob dieser Kunst, die nur mit der Lupe zu würdigen sei. Mein Oheim schalt über die Spielerei. Aber er beruhigte sich, als er eines Tages solch ein Elfenbeinplättchen zufällig einem vornehmen Herrn gezeigt hatte und dieser es nicht nur sofort erwarb, sondern mir noch einige neue Aufträge gab. Ohne dass ich recht wusste, wie es kam, folgte nun eine Bestellung auf die andere. Ich malte auch Porträts, wobei ich mich bemühte, die Gesichter immer ein wenig hübscher und vollkommener zu machen, als die Natur sie gebildet. Am häufigsten aber malte ich die allerheiligste Mutter Gottes im blauen Schleier mit der Sternenkrone, und es wurde unter den vornehmen und frommen Damen der damaligen Zeit eine förmliche Mode, solch ein Bildchen von mir mit Edelsteinen umsäumt auf der Brust zu tragen. So kam es, dass ich bald von der Unterstützung meines Oheims unabhängig wurde, der als ziemlich geiziger Mann solches wohltätig empfand. Aber auch ich war geizig, denn alles Geld, das ich nicht zum Lebensunterhalt brauchte oder meiner Mutter gab, sparte ich in einem alten Strumpf sorgsam zusammen, mir endlich jene Reise in Wälder und Berge gönnen zu können, von der ich seit meiner Kindheit träumte. Als ich mein 24. Jahr erreicht hatte, war mir der Strumpf endlich schwer genug. Ich fand auch einen Reisegefährten in einem jungen Gehilfen meines Onkels, einem muntern Burschen, den es gleichfalls aus der Stadt hinaustrieb. Wir wollten in jene Gegend, die man das Salzkammergut nennt, die überreich ist an Bergen, Seen und Wäldern und in der damals noch nicht wie heute ein wohlgepflegter Kurort neben dem anderen lag, sondern wo noch Stille, Wildnis und Einsamkeit zu finden war. Allerhand Umstände verzögerten jedoch unsere Reise, und es ging schon auf den Spätsommer, als wir aufbrachen. Meine Mutter war sehr ängstlich, denn in jenem Sommer waren viele Nachrichten über kühne Bergsteiger gekommen, die gerade in jenen Gegenden verunglückt waren. Ich beruhigte sie jedoch, dass wir keinerlei sonderliche Kühnheiten, sondern nur mäßige Wanderungen zu unternehmen gedächten, und so ließ sie uns endlich ziehen. Wir fuhren mit der Post bis Linz und wanderten von da landeinwärts bis zu einem freundlichen Städtchen an einem blauen See, wo wir einen Tag rasten und den berühmten Schnitzaltar der Kirche besichtigen wollten, worauf dann die eigentliche Höhenwanderung beginnen sollte. Der dicke, geschwätzige Wirt unseres Gasthofes riet uns jedoch sehr von unserem Vorhaben ab. In der Tat seien in diesem Sommer die Bergwanderer von einem merkwürdigen Verhängnis verfolgt. Und nicht nur sie, nein, auch Landeskinder, die Weg und Steg wohl kannten, hätte man tot aufgefunden. Alle rücklings abgestürzt, mit gebrochenem Knick und völlig ausgeblutet. Es sei dies wohl auf die besondere Unbeständigkeit des Wetters zurückzuführen, dass an scheinbar schön beginnenden Tagen oft Schneestürme und namentlich schwere, gefährliche Nebelsende, die keinen Blick vor oder rückwärts zuließen. Wir seien unerfahrene Stadtherren und er rate uns, unsere Erholungszeit hier in seinem sicheren Gasthofe zuzubringen, wo er bestens für uns sorgen wolle und wo der Blick auf See und Berg sowie kleine Spaziergänge uns bekömmlicher sein würden als waghalsige Unternehmungen. Mich dünkte es, als ob der Wirt im Interesse seiner augenblicklich schon recht leeren Herberge spräche, aber auf meinen Gefährten schienen seine Worte Eindruck zu machen, und am Abend geschah etwas, was ihn noch mehr zum Hierbleiben bestimmte. Es war nämlich eben Bürgermeisterwahl gewesen, und die Honoratioren des Städtchens vereinigten sich im Wirtshause zu einem Festessen mit Tanz, an dem auch wir beiden Städter uns eifrig beteiligten. Hier fiel mir ein besonders hübsches Mädchen, die Tochter des Kaufmannes, auf, der mein Freund, sehr zum Ärger der ortsansässigen Burschen, nicht von der Seite wich und von der er eifrig bestrebt war, mich fernzuhalten. Als ich am nächsten Morgen mein Ränzlein schnürte und ihn aufforderte, ein gleiches zu tun, erklärte er mit allen Zeichen der Verlegenheit, dass er gerne noch geblieben wäre. Er spüre die Wanderung der letzten Tage noch in allen Gliedern, und die Worte des Wirtes schienen ihm vernünftig. Ich begriff sofort, dass er sein Abenteuer mit der Schönen noch nicht abzubrechen wünsche, und erklärte, die Wanderung allein fortsetzen zu wollen, wovon er mir nur schwach abriet, denn es war ihm offenbar darum zu tun, sich einen möglichen Rivalen vom Halse zu schaffen. Auch mir war es nicht unlieb, meine Reise allein zu machen, denn schon die wenigen Tage mit dem immer gesprächigen Gefährten hatten mir gezeigt, dass in seiner Gegenwart an eine beschauliche und verträumt schweigsame Wanderung, wie ich sie erhofft hatte, nicht zu denken war. So verabredeten wir uns erst in Salzburg, dem Schlusspunkt unserer Reise, an einem bestimmten Tage wieder zu treffen. Dann zog ich bei herrlichstem Wetter für Bass, die Warnung des Wirtes verlachend, die gerade von solchen morgenwarmen Tagen Tücken verhieß. Mein Weg war mir auf der Karte sauber und genau vorgezeichnet. Ich sollte erst die Waldstraße nehmen, dann auf einen Fußpfad abbiegen und endlich, diesen verlassend, indem ich mich immer bergauf hielt, am Nachmittag aus dem Hochwald ins Krummholz gelangen, bis ich schließlich auf eine Hochwiese kommen musste, wo ich in einer Sennhütte nächtigen konnte. Am nächsten Morgen würde ich dann den Gipfel eines Berges besteigen, der eine märchenhafte Aussicht über die Gebirgsketten und Seen ringsum verhieß, und so nach und nach ohne Anstrengung, mit genau vorgesehenen Nachtlagern und Ruhepausen, das ganze herrliche Gebiet durchstreifen. Schon lagen die Häuser und Felder hinter mir. Ich hatte das Seeufer verlassen und die wunderbare Welt des Waldes umfing mich mit ihrem vollen Zauber. Hier schien es mir noch harziger, noch duftender, noch einsamer als in der Heimat meiner Kinderjahre. Erst traf ich ein paar Holzfäller, dann wurde es ganz still. Ich war ein paar Stunden glücklich, wie ich es nie vorher noch nachher im Leben gewesen bin. Als es jedoch auf den Nachmittag zuging, konnte ich mir nicht verhehlen, dass ich nicht mehr so rüstig ausschritt als zu Beginn. Es war schwül geworden, der Himmel hatte sich grau umzogen und allmählich fühlte ich mich von einem feuchten Nebel umrieselt, der den Worten des Wirtes recht zu geben schien. Dies war unerfreulich, aber Wetterlaunen dürfen den Wanderer nicht schrecken. Noch war es nicht dunkel, aber eigentlich grau und lustlos, und ich sagte mir nicht ohne Bedenken, dass ich nun nachgerade schon ins Kurzholz hätte kommen müssen. Noch aber dehnten sich die hohen Stämme in unabsehbaren gotischen Bogen. Der Regen rieselte dichter, die Schwüle hatte nasser Kälte Platz gemacht. Und ich musste mir endlich gestehen, dass ich mich, obwohl ich mich genau an meine Richtung gehalten geglaubt hatte, vergangen haben musste. Meine Kleider hingen feucht und schwer an mir. Ich war müde und es deuchte mir, als sollte ich mich mit dem Gedanken vertraut machen, die langsam einbrechende Nacht im Walde zuzubringen. Ich sah mich nach einem Unterschlupf um und fand endlich einen etwas überhängenden, moosigen Felsen, der freilich nur ein unvollkommenes Obdach bot. Indessen hatte ich das Bedürfnis, ein wenig zu ruhen. Ich versuchte, mich an den Resten meines Proviants zu erlaben, der nass und unschmackhaft geworden war. Dann starrte ich in den Regenschleier vor mir, der immer dichter wurde, und empfand zwar keine Furcht, aber Ödigkeit und Langeweile. Vor mir lagen ein paar dürre Tannenzweiglein. Ich nahm sie auf, knickte und verflocht sie zu allerhand geometrischen Figuren und versuchte, mich auf diese Weise zu zerstreuen. Dabei kam ich ganz zufällig auf die Figur des Drudenfußes, und dabei fiel mir die Erzählung eines alten Weibes aus meiner Kindheit ein, dass diese Figur vor den bösen Geistern des Waldes schütze. Lächelnd hängte ich die fest verflochtenen Zweiglein an den Rockknopf auf meiner linken Brust. Da geschah etwas höchst Seltsames. In dem Augenblick, in dem die Figur meine Herzgegend berührt hatte, ging ein Blitzstrahl blitzend und jäh vor mir in die Erde nieder. Ich hätte, trotzdem dieser Landregen keinerlei Gewittercharakter trug, an einen Blitz glauben müssen, wenn sich ein Donnerschlag hätte vernehmen lassen, was bei der Nähe des Geschehens unmittelbar darauf hätte erfolgen müssen. Allein es erfolgte keiner. Dafür hörte ich ein eigentümliches Knacken in den Ästen des Gebüsches und sah ein sehr großes Tier herausbrechen und in hastigem Lauf davonjagen. Die Schnelle des Geschehens, Dämmerung und Nebel hinderten mich, seine Form genau zu erfassen, aber so viel glaubte ich an seinen schwerfälligen Sprüngen zu erkennen, dass dies kein leichtfüßiges, harmloses Rotwild war. Zugleich fiel es mir aufs Herz, dass ich von dem Vorkommen wilder Tiere in jenen Wäldern gelesen hatte, die sich freilich höchst selten und nur im Winter zeigten. Wie dem auch sein mochte, ich fühlte plötzlich, dass dieser Fels keinen Schutz für einen nur mit seinem Jagdmesser bewaffneten Wanderer bot und beschloss, weiter zu wandern. Ich hatte früher auf meinem Wege leerstehende Holzhütten gesehen. Es mochte sein, dass mir der Zufall noch eine in den Weg führte. Ich hatte Glück. Nach kaum halbstündiger Wanderung gewahrte ich ein Licht, und beim Näherkommen sah ich, dass es in einem ganz stattlichen Häuschen brannte, das allem Anschein nach ein Forsthaus sein musste. Dies war mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte. Ich pochte an das Tor, da hörte ich von drinnen den erschreckten Aufschrei mehrerer Frauenstimmen, und zugleich vernahm ich schwere Tritte, die sich der Tür näherten. Aber nicht um zu öffnen, sondern, wie ich deutlich hörte, um einen eisernen Riegel vorzuschieben. Dies schien mir wenig gastlich, und ich ärgerte mich über die törichte Ängstlichkeit dieser Waldbewohner. Ich klopfte also nochmals, indem ich zugleich meine Stimme erhob und mich als einen völlig harmlosen, vom Regen überraschten Wanderer zu erkennen gab, der um ein Nachtlager bitte. Nun hörte ich drinnen eine kurze Beratung. Dann näherten sich wieder schwere Tritte der Tür, der Riegel wurde zurückgeschoben, und durch den Spalt lugte der graubärtige Kopf eines Mannes. Ich wiederholte mein Anliegen, der Spalt wurde breiter, wobei ich an der Kleidung des Mannes den Förster erkennen konnte, und er musterte mich schweigend mit scharfen Augen von oben bis unten. »Treten Sie ein«, sagte er endlich. »Aber das da«, er wies auf den Trudenfuß aus Tannenzweigen, der noch immer an meinem Rockknopf hing, »lassen Sie draußen. Hier tritt man mit dem Zeichen des Kreuzes über die Schwelle.« Ich warf das Ding fort, dann trat ich über die Schwelle des Hauses, dreimal das Kreuz schlagend, wobei der Förster seinen Blick nicht von mir ließ. Ende von Kapitel 1, gelesen von Hokuspokus.